Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wer möchte gerne mit mir reden? Es gibt hier keine thematischen Begrenzungen bei uns. Also wenn ihr Lust habt, mit mir zu sprechen, Telefonnummer 0180-5678-111. Tanja hat angerufen, 21 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Tanja. Was ist dein Thema? Ich habe heute meine Mutter verloren. Du hast heute deine Mutter verloren? Ja. Was ist geschehen? Sie war krank. Sie hatte Leukämie. Seit einem halben Jahr wurde es schlimmer. Mhm. Sie ist seit 3,5 Jahren dran erkrankt gewesen. Und im letzten halben Jahr ist sie oft im Krankenhaus gewesen. Ja. Aber es hatte sich halt nicht in dem halben Jahr so krass geändert, wo wir oder die Ärzte sagen könnten oder konnten, ja, wir können nichts mehr tun. Die Chemotherapien haben ihr auch nicht geholfen. Mhm. Und sie war jetzt seit 2 Wochen im Krankenhaus. Und ist sie heute im Krankenhaus auch gestorben? Ja. Warst du bei ihr? Nein. Um wie viel Uhr ist sie gestorben? Kurz nach 4. Und wann hast du es erfahren? Ich habe erst um 7 Uhr erfahren. Aber keiner hat mir was gesagt. Hast du mit deiner Mutter in einem Haushalt gelebt? Ja. Und gibt es einen Vater auch, der mit euch zusammen gelebt hat? Ja. Und der? Und der hat dir auch nichts gesagt? Nein, überhaupt nicht. Ich kam von der Arbeit, war keiner zu Hause, hab gedacht, wie alltäglich sind die bestimmt bei Mutter. Mhm. Hast du Geschwister noch? Ja, ich habe noch eine Schwester und einen Bruder, die sind älter als ich. Ja. Und dann hatte ich gedacht, ja, mach dich dann eben halt fertig und gehst auch hin. Wollte ich kurz raus. Dann unten an der Haustür, da kam auch schon mein Bruder, der sah ziemlich blass aus, aber nachdem geht es vielleicht schlecht oder so, dann meinte er so, komm mal mit. Und dann hat er mir versucht, das zu erklären. Hm. Aber ich konnte es ihm einfach nicht glauben. Ja, was hast du gesagt? Wie hast du reagiert? Ich habe einfach nur geguckt. Hm. Ich wusste nicht, was ich sagen wollte. Ich habe gedacht, der würde mich auf den Arm nehmen. Mhm. Ich habe irgendwie gehofft, dass er nach 2-3 Minuten sagen würde, hör mal, nee, das war jetzt ein Scherz. Ja. Das war gegen 7 Uhr heute Abend, sagtest du? Nee, ich habe es erst gegen 7 Uhr abends erfahren. Hast du denn gegen 7 Uhr erfahren, genau? Ja. Was hast du dann danach gemacht? Ich habe mich einfach im Zimmer eingeschlossen. Mhm. Und wollte auch niemanden sehen, mit niemandem sprechen. Du hast nicht mit deinem Vater und den Geschwistern nicht geredet heute Abend? Nee, überhaupt nicht. Hast du dich bis jetzt gerade im Zimmer eingeschlossen? Ja. Hast du mit niemandem gesprochen seitdem? Nein. Hast du geweint die letzten Stunden? Ja, weinen. Ich habe zwar Tränen in den Augen gehabt, aber ich konnte einfach nicht. Mhm. Es geht einfach nicht. Mhm. Weil ich kann das irgendwo nicht wahrhaben. Mhm. Wie alt war deine Mutti? 52. Mhm. Du hattest dich mit diesem Gedanken ja schon befasst, ne? Ja, das schon. Mhm. Aber zumindest ich hatte mir das so vorgestellt, wie sie halt sterben würde, dass es von Tag zu Tag immer schlimmer wird, dass ich mich dann zumindest dann vorbereiten kann. Mm. Aber dass es dann auf einmal von heute auf morgen geht, das ging dann natürlich nicht. Haben dir deine Geschwister oder dein Vater erzählt, wie sie heute gestorben ist? Ich weiß es nicht. Ich habe mit denen nicht gesprochen. Der Bruder hat einfach gesagt, wir haben sie verloren und das war's. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Gestern. Gestern. Wie ging es ihr gestern? Sie war ziemlich schwach. Mhm. Sie sah sah auch blass aus. Sie hat zwar geredet, aber halt nicht so wie vorher. Mhm. Sie hat sich bemüht, zumindest zu sprechen. Mhm. Ich hatte irgendwie angenommen, das wären vielleicht von der Therapie her. Ja, dass sie sehr angeschlagen war und geschwächt war. Ja. Ja. Hat sie zu dir irgendwas Besonderes noch gesagt, als du rausgegangen bist, dich verabschiedet hast? Die meinte einfach nur so, pass auf dich auf. Meinst du, sie hatte schon so eine Ahnung, dass es kurz davor ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie das so angenommen oder gefühlt. Mhm. Aber ich habe sie zumindest nicht ernst genommen und meinte so, ach Mama, ich passe doch sowieso auf mich auf, ne? Weißt du? Ja, dann bin ich einfach gegangen, ne? Hat deine Mutter in den letzten Wochen und Monaten sehr leiden müssen? Nicht. Halt zumindest nicht so stark, dass man sagen kann, ne, es wird so bald. Hm, hm. Das war nicht so weit, ich weiß es nicht. Wie war dein Verhältnis zu deiner Mutter, Tanja? Eine ganz gute. Gute? Ja, wir konnten über alles sprechen. Sie war nicht nur eine Mutter, auch eine Freundin. Hm, hm. Ich weiß nicht. Du hast bestimmt auch eine gute Freundin oder einen Freund. Ja, habe ich. Wie kommt das, dass du denn heute Abend mit niemandem bisher geredet hast? Ich habe mich einfach nicht getraut. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Aber ich wollte einfach niemanden sehen. Hm. Einfach etwas für mich Zeit haben. Hm. Einfach abstellen. Nur in den letzten paar Stunden fühle ich mich nicht allein, sondern... So. Hast du das Gefühl, dass sie bei dir ist? Ja, doch. Mhm. Weil ich kann es immer noch nicht wahrhaben, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, da stimmt alles nicht, ne? Mhm. Morgen nach der Arbeit gehst du hin und besuchst sie wieder. Du bist jetzt in deinem Elternhaus, ne? Ja. Und im Haus ist auch dein Vater und die anderen beiden Geschwister? Ja. Mhm. Haben die mal versucht, mit dir irgendwie Kontakt aufzunehmen? Haben die geklopft? Haben die irgendwas gemacht? Ja, die kommen auch rein und sagen, das wird schon, wir schaffen das, wir sind ja auch noch da. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich schicke sie dann immer wieder weg, ohne irgendwas zu sagen. Ich sage dann einfach nur, ich will meine Ruhe. Ich will das alleine sein. Tanja, wenn du sagst, du hast eine beste Freundin, hast du, und du hast einen Freund, wieso hast du dann mich hier angerufen? Mich kennst du gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Mhm. Ich fühle mich richtig leer. Mhm. So richtig leer. Als hätte man mir alle Organe, überhaupt die ganzen Knochen rausgenommen. Mhm. Und ich würde nur aus Haut bestehen. Mhm. Das Eigenartige ist, ich bin auch nicht unruhig. Mhm. Und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn zwischendurch, wenn eine Phase kommt in dir, vielleicht gab es die auch schon heute Abend, oder noch nicht so richtig, wie du gerade gesagt hast, dass du unglaublich weinen musst, dann wein auch. Ja, wenn ich das könnte. Wenn du das könntest, ja. Das wird sicher kommen in den nächsten Tagen. Das ist eine so tiefe Erschütterung, wenn man einen Menschen verliert, dass man sich selbst gar nicht mehr versteht, ne? Was in einem vorgeht und was mit einem los ist. Und man erkennt sich selbst gar nicht wieder, ne? Nee. Überhaupt nicht. Hast du jetzt darüber nachgedacht, wie das die nächsten Tage jetzt weitergeht? Du wirst morgen noch nicht zur Arbeit gehen können. Du arbeitest, ne? Das stimmt nicht. Hm. Ich werde mich wohl eine Zeit lang zurückziehen und erstmal das verarbeiten können. Hm. Möchtest du sie nochmal sehen, bevor sie beerdigt wird? Das habe ich mir auch schon überlegt. Es gibt viele Menschen, die das gerne möchten, um nochmal wirklich Abschied nehmen zu können. Ja. Andere sagen auch, ich möchte den Menschen so lebend in Erinnerung behalten. Ich glaube, da ist jeder ganz anders drauf und anders gestrickt. Ja, ja, eben. Und ich denke, wenn ich dann jetzt hingehe und ich gucke mir sie an, das ist irgendwie für mich so ein schreckliches Bild, als wenn ich die Erinnerung von ihr noch habe, wo ich sie das letzte Mal gesehen habe. Ich weiß es nicht. Wenn du Angst vor diesem Bild hast, dann geh da auch nicht hin, Tanja. Dann behalte sie in Erinnerung vielleicht... So wie sie war gestern, als du im Krankenhaus warst. Ja. Dann ist das vielleicht deine richtige, für dich richtige Lösung. Mhm. Nur, ich will mir dann nachher nicht Vorwürfe machen und sagen, ja, wäre ich mal hingegangen. Ich glaube nicht, dass man sich da Vorwürfe macht. Wenn du jetzt dein Herz entscheiden lässt, was du so fühlst, was dir für dich richtig ist, brauchst du dir keine Vorwürfe hinterher zu machen. Das wird deine Mutter auf jeden Fall so annehmen und akzeptieren, würde es so annehmen und akzeptieren, wie du es jetzt entscheidest. Mhm. Ich glaube, da mach dir mal keinen Kopf. Du hast jetzt einen geliebten Menschen verloren. Ja. Das ist eine ganz traurige Lebenserschütterung. Und das werden noch traurige Zeiten jetzt sein, die vor dir liegen. Aber sei froh, dass du deine Familie hast. Wie ist das Verhältnis zu deinem Vater und zu den Geschwistern? Ja, zum Vater nicht so direkt einen guten, aber zu den Geschwistern halt. Mhm. Wir verstehen uns alle ganz gut. Weißt du, was glaube ich? Ja? Und die Mama war irgendwo so eine Hauptperson. Mhm. Wenn irgendwas war, dass jeder dann direkt dahin gegangen ist, ne? Mhm. Aber auch umgekehrt, wenn die Mama Sorgen hatte, hat die sich mit uns hingesetzt und gesagt, hört mal Kinder, mir geht es nicht gut. Hat deine Mama denn so mit dir auch über ihren Tod gesprochen, ne? Ja, haben wir. Und wie hat sie selbst dazu gestanden? Sie war der Topfer, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Sie hat es sowas von locker aufgenommen. Mhm. Kann ich einfach nicht verstehen. Mhm. Könnte ich einfach nicht. Mhm. Ich finde ganz wichtig, Tanja, dass du, ich glaube, das ist immer gut, wenn man in einer Trauer steckt, dass man sich nicht zu sehr abkapselt. Mhm. Dass du mit deinen Geschwistern sprichst, dass du mit deinen Freunden drüber redest, dass du auch vor den Freunden weinst. Lass ruhig deine ganzen Gefühle immer wieder raus und erzähl es ruhig immer wieder, was in dir vorgeht und welche Erinnerungen vielleicht hochkommen. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, auf den man gehen muss, wenn man sowas erlebt hat. Ich würde mich am liebsten so richtig abkapseln von allem. Hast du Angst vor der Beerdigung? Ja, doch. Irgendwie so zu sehen, dass ein Mensch einfach weggegraben wird. Mhm. Aber vielleicht ist das auch nochmal eine Möglichkeit für dich, auf Wiedersehen zu sagen, Tschüss zu sagen. Und du bist mit anderen Menschen wieder zusammen, mit denen du hinterher drüber reden kannst. Ja. Du wirst natürlich auch nicht schlafen können jetzt gleich, ne? Nee, ich bin total hellwach. Mhm, klar, ja. Also Tanja, wenn du es irgendwie innerlich hinkriegst, red sehr bald mit deinen Geschwistern darüber. Vielleicht morgen, vielleicht ist es auch okay, wenn du dich eine Weile abkapselst, heute Nacht vielleicht noch. Aber dass du morgen einfach sprichst mit Menschen. Ich weiß nicht, es fällt zumindest nicht schwer. Gut, du redest mit mir jetzt auch und das ist ja auch ein Bedürfnis, sonst hättest du hier ja gar nicht angerufen. Ich kann dir nicht helfen, aber trotzdem tut's gut, wenn man ein bisschen spricht. Ja, es tut verdammt gut. Mhm. Es ist dann nur so schlimm, wenn man jetzt mit den Eltern da sitzt halt, mit der Familie, und die bereden das jetzt alles, wie es vorher war. Mhm. Ich weiß nicht, das kann ich einfach nicht ertragen. Mhm. Ja, vielleicht ist es sogar besser, wenn du auch erstmal mit anderen Leuten, also vielleicht mit deinen Freundinnen oder Freunden drüber redest. Die haben noch eine andere Distanz dazu, als wenn du in der Familie ist vielleicht im Moment so viel Trauer, dass ihr euch gegenseitig so sehr runterzieht, dass es gar nicht so gut ist. Ja. Wissen deine nächsten Freunde, ja, die wissen gar nichts, ne, deine nächsten Freunde und Freundinnen. Nein. Die wissen noch gar nichts. Nein. Hm. Ich habe mich auch irgendwie nicht gewagt anzurufen, ich weiß es nicht. Aber du hast das Recht, du hast ein Recht dazu. Man darf einen Freund, man muss einen Freund anrufen, wenn so etwas Schlimmes passiert ist. Dafür sind die Freunde ja da. Das würdest du umgekehrt ja auch erwarten. Ne? Sicherlich. Ja. Mach das mal morgen früh. Oder vielleicht noch heute Nacht, wenn bei dem einen oder anderen, wenn du meinst, du kannst das machen. Liebe Tanja, ich finde das sehr, sehr traurig und ich möchte dir wirklich mein Mitgefühl aussprechen, obwohl wir uns gar nicht kennen, aber ich weiß, wie schlimm das ist und wie traurig das ist. Und möchte dir anbieten, dass du jetzt nach meinem Gespräch, mit unserem Gespräch, mit meiner Psychologin noch ein bisschen redest. Möchtest du das gerne? Das ist Annette. Mhm. Und die Annette wird dich gleich zurückrufen. Du legst jetzt auf und sofort ruft die Annette dich an. Okay. Ja. Ich danke dir, Domian. Ich wünsche dir sehr, sehr, sehr viel Kraft für die nächsten Wochen und Monate. Danke. Tschüss, Tanja. Tschüss. So, das sind immer so traurige Gespräche, wo ich für mich dann auch ein bisschen Luft holen muss, um jetzt weiterzumachen. Und ich weiß ja nicht, was wir jetzt reden werden, mit welchem Thema es weitergeht. Ich begrüße herzlich Thülay. Ja, hallo. 18 Jahre alt. Ja. Hallo Thülay, ist das richtig ausgesprochen? Ja, genau. Das ist richtig. Was ist dein Thema, Thülay? Dass ich mit 16 geheiratet habe, obwohl ich nicht wollte. Bist du Türkin? Ja, ich bin Türkin. Du bist zwangsverheiratet worden? Ja, genau, in der Türkei. Vor 2 Jahren, ja. Bist du hier aufgewachsen in Deutschland? Mhm, ja. Und wie kam es dann zu dieser Zwangsverheiratung? Erzähl mal. Ja, meine Eltern, die haben mir vor 2 Jahren nicht gesagt, dass ich heiraten soll. Wir sind alle zusammen hin, eben mit der Familie, wie es normal so üblich ist. Und dabei denke ich mir eigentlich auch gar nichts. Also quasi einen Urlaub habt ihr gemacht in der Türkei? Ja, genau. Mhm. Und auf einmal sitzt da der Mann, den ich jetzt geheiratet habe, und redet mit meinen Eltern über mich und so. Und Wie alt war der Mann vor 2 Jahren? 22. 22. Ja. Du kanntest ihn gar nicht? Ich kannte ihn gar nicht, nein. Mhm. Und mein Vater hat mich dann eben gefragt, ob ich will, und ich habe gesagt, nein. Auf keinen Fall, weil ich war ja damals 1 Jahr schon zusammen mit meinem jetzigen Freund noch. Ja. Und, ja. Ist dein jetziger Freund, ist das ein Deutscher oder ein Türke? Ein Deutscher. Ja. Mhm. Ja. Und habe ihn damals angerufen und habe ihm versucht, die ganze Geschichte zu erzählen, aber er hat es mir nicht geglaubt damals. Dein Freund? Ja. Dein deutschen Freund? Ja. Mhm. Er wollte es halt nicht wahrnehmen. Ja, und, dann habe ich gesagt, er soll her nach Türkei und mich abholen. Aber es hätte sowieso nicht geklappt irgendwie. Ich wäre nicht rausgekommen. Mhm. Mit 16, kannst du vergessen. Ja. Und ich habe mich auch irgendwo nicht getraut. Das war mein einziger Anruf nach Deutschland damals. Du hast deinem Vater, deiner Familie gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, nein. Hast du deinem Vater und der Familie gesagt, dass du einen Freund hast? Nein, das habe ich nicht gesagt, dann wäre die Hölle los. Ja. Allein die Tatsache, dass du gesagt hast, nein, ich will das nicht, war sicher schon für die schlimm, ne? Ja, er hat zu mir gesagt, er hat mir meinen Pass rübergeschmissen und hat gesagt, hau ab, wenn du dich traust. Aber ich wusste, dass er es nicht ernst meint, weil wäre ich 5 Meter vor die Türe, hätte er mich geschnappt, das weiß ich hundertprozentig. Und so kam es dann in der Türkei zu der Heirat? Ja, und ja, halt mein Vater hat gesagt, du wirst diesen Mann heiraten, bevor du mir irgendwo in Deutschland jetzt ziemlich komisch, dass ein Vater das zu der Tochter sagt, bevor ich irgendwo in Deutschland auf den Strich lande. Schlimm, ne? Ziemlich schlimm. Sehr schlimm. Mhm. Jetzt erzähl mir mal, du bist dann da verheiratet worden. Was hast du denn dabei empfunden? Es gab eine richtige Zeremonie wahrscheinlich, ne? Ja. Und du standst neben einem Mann, der dich überhaupt nicht interessiert, den du nicht geliebt hast. Ja, ich habe sogar auf der Hochzeit geweint und so. Ich habe gedacht, sag ich jetzt nein. Oder, naja, ich habe mir sogar überlegt, nein zu sagen in dem Moment. Mhm. Aber weiß ja nicht, was dann passiert. Ist das so ähnlich wie in der christlichen Welt, dass man auch quasi so vor einem Altar sich gegenseitig das Ja-Wort gibt? Ja, genau. Das war jetzt 2 Stunden vorher, bevor die Hochzeit richtig anfing. Mhm. Und ja, ich wollte eigentlich überhaupt nicht, wirklich nicht. Weil ich wollte ich habe schon immer früher gesagt, ich will den Mann heiraten, den ich über alles liebe. Mhm. Und mein Freund, jetziger Freund, den liebe ich wirklich über alles. Und das, standst du da vor dem Altar? Oder wie man das auch nennt bei euch? Ja, ja, ja. Und du hast Ja gesagt. Ich musste. Du musstest ich habe meinen sagen. Vater angeschaut. Ich habe mich umgedreht. Ja. Ich habe meinen Vater angeschaut, meine Mutter, und die haben mich schon so skeptisch angeguckt, so auf die Art, ja, die hatten versuchslos. Angst. Ja, ja. Hast du dann, gab es dann auch diese legendäre Hochzeitsnacht? Ja, ja. Und das war eigentlich das Allerschlimmste. Ich musste mit ihm schlafen. Beschreib mal dieses Ritual, wie das genau geht. Vergewaltigung. Ist das so, dass das Pärchen sich dann zurückzieht? Oder? Ja, genau. Es ist niemand da. Mhm. So in irgendeiner Wohnung, seine Wohnung anscheinend damals. Also, ja, ich habe ihn ja überhaupt nicht gekannt, so mehr. Überhaupt nicht. Mhm. Und du hattest so überhaupt natürlich Nein. überhaupt keine Lust, mit ihm Sex zu haben. Nein, das kam mir vor wie eine Vergewaltigung. Mhm. Was hat er denn dazu gesagt? Was geht denn in solchen Männern vor, Mensch? Ich weiß es nicht. Weißt du, Domian, wenn ich ihn sehe, kommt es mir so vor, wie ich das Schwein sehen würde. Als er dann alleine in der Wohnung war, hätte man denn da nicht reden können? Hätte man nicht sagen können, hier, wir sind Opfer einer schrecklichen Tradition? Nein, er wollte das. Er wollte das. Er wollte das. Mhm. Dann hast du es über dich ergehen lassen und das war fast eine Vergewaltigung. Ja. Wie lange warst du dann mit dem zusammen? Ist er dann mit nach Deutschland gekommen? Ja, genau, das gleich. Das hat ja mein Vater anscheinend hinter meinem Rücken schon alles vorher erledigt gehabt. Mhm. Ich habe ja... Er ist hergekommen, hat sofort Arbeit gehabt. Mhm. Das ist normal nicht üblich. Mhm. Und ja, alles Mögliche halt, das war alles schon erledigt, bevor ich alles wusste. Ja, und er ist gleich mitgefahren, sonst wäre das ja normal nicht der Fall. Tülay, ich habe solche Geschichten hier schon öfters gehört. Mhm. Und ich bin immer fassungslos, weil ich habe türkische Menschen kennengelernt, im privaten Kreis, als sehr herzliche Menschen, die ihre Kinder über alles lieben. Warum können jetzt auch in deinem Fall dennoch türkische Menschen, Eltern, ihren Kindern so etwas antun? Warum? Ich weiß es nicht. Domian, vor 4 Jahren bin ich erwischt worden. Damals war ich mit meinem Freund zusammen. Hm. Das war ein Türke. Und ja, mein Vater hat halt gemeint, ich muss den Mann heiraten. Hm. Und bla bla bla. Und weiß ja nie, ob es gut geht. Hm. Da habe ich gesagt, nein, das werde ich auf keinen Fall. Und da habe ich mich damals durchgesetzt gehabt, mit 14. Weil da war ich auch viel zu jung. Von der Heirat, also, nee. Und deshalb eigentlich hat mein Vater die ganze Sache gemacht, wegen Heiraten und so. Gab es denn in der Familie irgendjemanden, der zu dir gehalten hat? Beispielsweise deine Mutter? Meine Mutter, die hat oft mit mir geweint. Also die versteht dein Herz. Ja, so heißt es. Mhm. So, du bist aber mit diesem Mann, den du zwangsweise heiraten musstest, nicht mehr zusammen. Doch. Er wohnt bei mir gerade, wir wohnen zusammen. Ihr wohnt noch zusammen? Mhm. Und du hast aber deinen deutschen Freund wieder? Oder noch? Mit ihm bin ich zusammen, ja. Aber du lebst mit deinem verheirateten Mann, mit deinem Ehemann zusammen? Ja. In einer Wohnung? Mhm. Ja, wie geht das denn? Das muss irgendwie gehen, weil... Weiß denn dein Ehemann von deinem Freund? Er weiß es nicht, aber mein Freund weiß es, ja. Dein Ehemann weiß nichts von deinem Freund? Mhm. Hast du nicht höllische Angst, dass der das irgendwie rauskriegt? Weißt du, Domian, ich habe so die Nase voll. Ich habe echt so die Nase voll. Ich lasse es jetzt drauf ankommen, weil... ich will abhauen. Nur wenn ich wüsste, mein Vater sagt immer noch zu mir... Ich sollte es ja nicht versuchen, abzuhauen. Weil er wird mich finden, egal wo ich bin. Was droht er dir an, dann, was dann passiert? Ja, weil er weiß, ich werde abhauen. Irgendwann, er weiß es. Ja, was droht er dir denn an? Will er dir an deinen Kragen oder was? Nicht nur. Mein Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß was heißt nicht nur, will er dir mein an deinen... Mein Vater ist ziemlich streng und er macht einem auch ziemlich Angst. Wo bist du eigentlich jetzt im Moment? Zu Hause? Zu Hause. Und wo ist dein Ehemann? Er schläft. Und du traust dich jetzt hier das alles zu erzählen? Ja, aber er hört das ja nicht, sein Zimmer. Hast du nicht Angst, dass sich jemand erkennt aus deiner Familie, an der Stimme? Von der Familie denke ich mal, dass niemand jetzt noch wach ist. Sagst du so. Musst du denn mit diesem Ehemann auch noch schlafen? Ja, das weiß mein Freund allerdings nicht. Du bist seit 2 Jahren mit dem zusammen. Wie oft musst du dich ihm hingeben? In der Woche? 2-mal die Woche vielleicht. Das muss doch die Hölle für dich sein, eine absolute Tortur. Ist es auch. Du empfindest für diesen Mann nichts, gar nichts? Nein. Hast du ihn? Sehr. Ich hasse ihn wirklich über alles. Er hat mir nämlich alles weggenommen, Domian. Hast du einen Beruf? Ich habe ja aufgehört vor einem halben Jahr. Warum? Weil ich habe auf gar nichts mehr Lust, überhaupt nichts mehr. Ich Ich habe mit der Lehre angefangen, als Konditorei-Fachverkäuferin und habe vor einem halben Jahr aufgehört, weil ich überhaupt keine Lust habe auf gar nichts. Mhm. Was sagt denn dein Freund zu der ganzen Sache? Welche Stellung hat er bezogen? Was rät er dir? Er versucht jetzt zu sparen, damit wir abhauen können. Also Tula, ich kann dich nur ermutigen, hau ab, Mensch, hau ab. Ich hab's auch vor, wenn ich... Hau ab. Hol dir Hilfe, gehen. Lass dich beraten von einem Frauenhaus. Dort arbeiten, es gibt Frauenhäuser, aber auch Türken. Türkinnen arbeiten, die auch mit der Mentalität vertraut sind. Lass dich nicht kaputt machen, Mensch. Du hast schon so viel aushalten müssen, ertragen müssen jetzt. Und du bist so eine sympathische junge Frau und so stark kommst du mir rüber. Danke. Dir steht das Wasser auch bis zum Hals, ne? Wenn du hier anrufst und mir das hier so alles erzählst. Und wie? Sonst weiß es ja keiner so mehr. Nur meine beste Freundin. Sag bloß niemandem, was ihr vorhabt zu machen. Das werde ich dich jetzt auch nicht fragen. Wohin ihr abhauen wollt, welche Pläne ihr habt. Sag es bloß niemandem. Domian, wovor ich Angst habe. Mein Vater hat vor einem Jahr zu mir gesagt, ich will dich... Nein, das war so, wir haben mit der Streit gehabt, wie immer. Und dann habe ich gesagt, dann hau ich eben ab. Und wenn es euch nicht passt, dann hau ich jetzt sofort ab. Gebt mir die Gelegenheit, ich gehe. Und ihr könnt mit ihm machen, was ihr wollt. Und mein Vater hat gesagt, dass seine Kumpels, bei uns ist ja die Ehre oder Stolz bekannt, dass seine Freunde mal nicht ins Puff gehen und mich dort sehen und dann ihm ausrichten müssen, dass ich dort war. Und deshalb habe ich eigentlich Angst. Ich meine, nicht weil wegen seiner Freunde oder wegen seinem Stolz oder so, dass ich dann irgendwann mal wirklich so enden werde oder so. Nein, das glaube ich nicht. Davor habe ich eigentlich bloß Angst. Die Sorge habe ich nicht nach diesem Gespräch. Ich glaube, dass du deinen Weg machen wirst und dass du ein solides, gutes Leben führen wirst. Du hast jetzt so lange auch zu deinem Freund gehalten. Du endest nicht aus Verzweiflung im Puff. Glaube ich nicht. Wie ist denn das Verhältnis im Moment zu deinem Freund? Ist das richtig gut? Ja, sehr gut. Sehr gut. Er ist ja der Einzige, wo es eigentlich steht. Bist du denn in der deutschen Familie wenigstens akzeptiert? Bei ihm? Ja. Ja. Da bist du akzeptiert. Seine Eltern wissen es zwar nicht, aber naja. Aber die kennen dich. Die kennen mich. Die wissen nicht, dass du verheiratet bist, aber die kennen dich, die kennen Tülay, die wissen, was dass du die Freundin bist von ihrem Sohn. Ja, genau. Ja. Die haben mich sogar vor einem Jahr ungefähr angesprochen, dass meine Eltern mich, was ich machen würde, wenn meine Eltern mich zwingen würden zum Heirat oder so. Ich finde das so erschütternd, was du erzählst. Tülay, pass auf. Also ich bin wirklich der Auffassung, raus, so schnell wie möglich. Rette deine Seele. Und du hast einen tollen Freund, der wird dir helfen. Und ich hoffe, dass es geht. Können wir dich gleich nochmal zurückrufen oder geht deswegen des Telefonklingelns nicht? Neben dem Telefon und ich kann gleich rangehen. Ja, weil ich möchte auch nochmal, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Jetzt nicht aus großen psychologischen Gründen, sondern sie soll dir noch die ein oder andere Adresse vermitteln, wo du dich beraten lassen kannst, die auch so multikulturell, personell ausgestattet ist. Halte ich für wichtig. Ja, okay. Denn manch eine deutsche Beraterin kann ja mit diesen ganzen Problemen, die hinter dir stehen, gar nicht so richtig was anfangen. Nee, ich wäre schon längst im Frauenhaus oder so, wäre ich gegangen. Bloß mein Problem ist, bei uns hier in Heilbronn, Frauenhaus ist ziemlich mitten in der Stadt irgendwo. Und wenn mich jemand sieht, dann bin ich irgendwo. Ja, du musst in eine andere Stadt gehen. Also pass auf, ich sehe gerade, dass die Annette noch ein Gespräch führt, nämlich mit Tanja, die gerade von ihrem Tod der Mutter gesprochen hat. Bleib bitte am Telefon. Und warte ein bisschen. Ich verspreche dir, dass die Annette sofort anruft, wenn sie mit Tanja fertig ist. Okay? Okay. Du legst auf und wartest auf den Anruf. Okay, vielen Dank, Domian. Liebe Tüller, ich mache dir richtig, richtig Mut und wünsche dir von Herzen, dass du es schaffst und dass du ein gutes Leben haben wirst demnächst. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Tschüss, Tüller. Tschüss. 1.30 Uhr und 45 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 32 und 13 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das wieder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Und sehr willkommen sind auch Leute mit Bildtelefon. Wir haben schon sehr lange kein Bildtelefon hier in der Sendung gehabt. Also wenn ihr im Besitze eines Bildtelefons seid und auch mit mir sprechen wollt, ruft ganz einfach an, wir haben auch eins. Und dann können wir euch auf den Fernsehsender stellen. Das heißt, das Publikum kann euch sehen und vor allen Dingen ich kann euch auch sehen, worauf ich ja immer sehr scharf bin und was ich sehr interessant finde, mit meinen Talkgästen halt auch so ein bisschen optisch zu kommunizieren. Also, meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht hier in Köln, 0180 5678 111 und per Fax könnt ihr mich auch erreichen unter 0180 5678 110. Herzlich willkommen, Markus, 25 Jahre alt. Ja, Domian. Ja, mein Thema ist der deutsche Jugendschutz. Der deutsche Jugendschutz? Ja, genau. Aha. Und zwar haben wir in Deutschland ja ein sehr strenges Jugendschutzgesetz, was ich eigentlich auch begrüße, weil ich denke mal, wir haben ja in unserem schönen deutschen Land leider genug rechtsradikales Gedankengut. Mhm. Ich finde das auch ganz richtig, dass in die Richtung da also auch schon sehr kritisch alles begutachtet wird. Mein Problem ist halt nur, dass ich mich als Erwachsener auch teilweise sehr stark bevormundet fühle. Mhm. Es fängt also an bei Musik, sei es normale Unterhaltungsmusik, Michael Jackson oder andere, wo also teilweise Pieptöne gesetzt werden auf bestimmte Textpassagen. Ja. Oder sei es jetzt Filme, also ich schaue mir auch gerne mal Action- oder Horrorfilme an, ja, oder also auch gerne mal die Schere angesetzt wird, bei Filmen, die also ab 18 sind. Und ich habe also ganz extremen Kontakt mit dem Jugendschutz bekommen, indem ich mit meinem Freund also einen Versand eröffnet habe. Mhm. Wir haben also Filme versendet. Welcher Art? Alles. Also alles, was irgendwo auf Video erhältlich ist. Ja. Das fing also bei Musikvideos, Spielfilme, Reisevideos. Mhm. Und da hatten wir also das Problem, dass wir selbst an Erwachsene, die uns eine Ausweiskopie geschickt haben, keine indizierten oder ab 18 freigegebenen Filme verschicken durften. Also das ist ja ein Unterschied. Indizierte Filme und ab 18 freigegeben, das ist ja ein großer Unterschied, ne? Das heißt, ja, das heißt also, es, indizierte Filme unterliegen ja grundsätzlich einem Werbeverbot. Ja, klar. Mhm. Und diese 18er-Titel dürfen also auch nur an nachweislich 18-Jährige abgegeben werden. Mhm. Das Problem ist aber, wir müssen als Versandhändler nachweisen, dass die wirklich in die Hände der jeweiligen Person gelangen. Mhm. So, jetzt gibt's ja die Möglichkeit, per Post auch Pakete eigenhändig wegzuschicken, dass sie praktisch wie ein Einschreiben behandelt werden. Damit kommt man absolut nicht durch. Wir mussten also unser Geschäft jetzt praktisch schließen deswegen. Mhm. Weil die Nachfrage nach 18er Titel oder indizierten Titel ist natürlich sehr groß. Ich sag mal, die machen so 60-70% des Geschäftes aus. Mhm. Und es ist also wirklich so, dass wir da also eine Nachricht bekommen haben und dass wir damit aufhören mussten. Mhm. Das heißt, die ganze Existenz, unser ganzes Geld, was wir da eingesetzt haben, ist weg. Mhm. Was mich gerade ein bisschen wundert, ist, dass also ein Film, der ab 18 freigegeben ist, kannst du in jeder Videothek, kannst du dir besorgen. Ja. ein Film, der eingezogen ist, den kriegst du auch in keiner Videothek. Den kannst du auch nicht weiter verbreiten. Indiziert ist ja nicht eingezogen. Was heißt das genau, indiziert? Indiziert heißt, es ist eine Liste der Bundesprüfstellenindex. Da stehen alle möglichen Titel drauf, die als jugendgefährdend nochmal mit einem extra Werbeverbot und praktisch Ausstrahlungsverbot ab jetzt fürs Fernsehen belegt. Ach so, ja. Und selbst diese Titel, die dürfen in den Videotheken also auch nur in extra Räumen ausgestellt werden. Es darf kein Plakat aufgehangen werden. Die werden also absolut unter ferner Liefen gehandelt, dass also praktisch Erwachsene auch kaum eine Chance haben, von den Filmen Notiz zu nehmen, sofern sie ihn jetzt nicht vorher kannten. Und ich denke einfach mal, dass Jugendschutz ja eigentlich den Sinne hat, Kinder und Jugendlichen vor bestimmten Inhalten zu schützen. Nur was da in letzter Zeit in unserem Land betrieben wird, ist schon fast ein Erwachsenenschutz. Und ich habe da also auch mit entsprechenden Behörden mal drüber gesprochen. Und die geben mir zwar vom Prinzip her recht, auf der anderen Seite sagen sie aber, man kann nie nachweisen, dass auch Kinder in den Besitz dieses Films gelangen können. Da kann ich aber jetzt dagegen halten, es kann sich ja Familie XY den Film aus der Videothek ausleihen und die Kinder können trotzdem in den stillen Moment an diesen Film kommen. Kann sicher sein. Ich will ja sagen, ich bin da generell, bin ich da gar nicht so traurig drüber, dass diese Richtlinien relativ streng sind. Es kann natürlich sein, aber wenn man das noch mehr lockert, sind die Gefahren natürlich noch größer, dass wirklich auch ganz junge Leute mit super brutalen Dingen konfrontiert werden. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Ja, das sehe ich auch so. Also ich denke mal, dass dieser Schutz schon da sein muss. Nur er ist an der falschen Stelle. Also es ist zum Beispiel so, dass da auch sehr willkürlich entschieden wird. Also ich sehe zum Beispiel einen Film wie Schulmädchenreport ist indiziert, läuft aber jedes Wochenende regelmäßig in irgendeinem Fernsehprogramm. Und ich darf den aber jetzt nicht an einen Erwachsenen verschicken. Oder zum Beispiel, wenn ich mir Zeichentrickfilme angucke, Kinderfilme, wenn ich da teilweise die Altersfreigaben sehe und dann sehe, was in den Filmen teilweise vorkommt, da erschrecke ich mich auch. Weil ich also denke, dass da teilweise zeichentrickmäßig ein bisschen verharmlost wird. Das ist eine sehr subjektive Geschichte und oftmals auch sehr willkürlich, das weiß ich, sehr willkürlich halt verordnet auch. Ja. Jetzt ist eure Existenzgrundlage, Existenz ist quasi weggebrochen dadurch. Komplett, ja. Wir sind jetzt also mit ca. 30.000 Mark Schulden raus. Ihr habt diese Firma eigenständig aufgebaut und hängt jetzt in der Luft. Was wollt ihr jetzt machen? Ja, was machen wir jetzt? Wir müssen uns jetzt einen neuen Job suchen. Wir müssen gucken, dass wir uns mit den Banken, mit den Gläubigern jetzt auseinandersetzen und einen vernünftigen Rückzahlungsplan machen. Ist natürlich nicht ganz so einfach, aber ich hoffe mal, dass wir da eine Linie fahren können. Wusstet ihr das denn vorher nicht, dass das so gehandhabt wird, also streng gehandhabt wird? Nein, dass es so streng gehandhabt wird nicht. Also, dass man da schon Ausweiskopien und auch bestimmte Schriftstücke vorliegen haben muss, wusste ich also schon. Also wir haben uns zum Beispiel von allen Kunden auch vor Versendung des Katalogs eine Ausweiskopie zuschicken lassen, haben denen dann den Schriftzug zugeschickt, indem wir sie über die Maßnahmen, über diese Werbeverbote und über diese Richtlinien bei den initiierten Filmen informiert haben und haben die unterschreiben lassen, dass sie das einhalten. Und trotzdem hatten wir also keine Chance, damit durchzukommen. Also du hast jetzt öffentlich hier über unsere Sender Kritik geübt an den Praktiken oder wie der Jugendschutz umgesetzt wird. Ja, genau. Das war dein Anliegen, glaube ich, auch. Das war mein Anliegen, ja. Und ich möchte also andere Leute auch warnen, wenn sie sowas aufziehen. Ich sag, lasst lieber die Finger von solchen Filmen, weil das zu verkaufen, das könnte wirklich daneben gehen, weil ich habe es am eigenen Leib erfahren. Jetzt. Ich wünsche euch, dass ihr da aus eurem Miesen rauskommt und hoffentlich nur mit einem blauen Auge davon kommt. Ja, das hoffe ich auch, aber ich denke mal, es werden zwei blaue Augen werden. Ja, wahrscheinlich. Alles klar. Alles gut, schönen Gruß an den Freund. Ja, danke. Tschüss, Markus. Tschüss. Fabienne. Schön. Ja, hallo, Damian. Fabienne, 20 Jahre alt. Ja. Mein Thema ist, ich bin vor ungefähr 10 Jahren, bin ich das erste Mal fast vergewaltigt worden. Vor 10 Jahren? Ja. Im Alter von 10 Jahren? Ja. Wie ist das passiert? Es war so, ich hatte damals meine erste heilige Kommunion. Und wir sind nach dieser Feier, sind wir der ganzen Verwandtschaft und Familie essen gegangen. Und in diesem Restaurant spielte damals eine mexikanische Band. Das ist eine Gruppe von 3 Personen, die wir schon damals vielleicht seit 3 Jahren ungefähr kannten. Und der Gründer dieser Gruppe, der kannte mich schon als ich 7 war und fand mich damals schon unheimlich süß und dann auch meine Mutter und damals Was mein Wieso? Ich musste mit meinem kleinen Cousin, der war 3 Jahre alt, musste ich auf die Toilette. Und als wir zur Toilette rauskamen, stand er auf der, das war im 2. Stock, hinter so einer kleinen Trennwand und hat mich nach hinten gezogen. Mein Cousin ist dann runter und hat dann anscheinend bemerkt, dass ich nicht mehr da war. Ist dann zurückgegangen und hat mich dann gesehen, wie ich dann zwischen den Stühlen war. Und dieser Sänger dann mehr oder weniger auf mir oben lag und mich getatscht hat. Er hat mich auch geküsst und das war sehr widerlich. Hatte ich aber nicht zum Geschlechtsverkehr. Nein, zum Glück kam es nicht dazu. Aber ich denke mal, wenn mein Cousin nicht gekommen wäre, dann wäre es vielleicht sogar noch so weit. Fabian, hast du das damals, wirklich du ein Kind warst du noch, hast das deinen Eltern erzählt? Nein, die wissen das bis heute nicht. Das weiß eigentlich niemand. Bis dann, als ich 14, 15 war, lernte ich meinen ersten Freund kennen. Und ihm habe ich dann das damals erzählt, weil er auch der erste war, mit dem ich Geschlechtsverkehr hatte. Und wir waren ziemlich lange zusammen und irgendwann einmal hatten wir ziemlich Stress miteinander und er hat sich daraus irgendwo einen Nutzen gezogen. Das heißt, wir sind auseinandergegangen. Ich habe aber bereits mit ihm zusammengewohnt, das war letztes Jahr. Und er hatte dann wieder eine neue Freundin und die war 17. Sie wollte noch nicht mit ihm ins Bett und wenn ich von der Arbeit nach Hause kam. Florian, sag mal, sonst verstehe ich es nicht richtig. Was ist jetzt eigentlich der Hauptgrund deines Anrufes? Es ist so, dass in dieser jetzigen Beziehung, wo ich bin, und auch bei den vorherigen Beziehungen, war so, dass ich manchmal einfach eine Phase habe, wo mich mein Partner einfach nicht anfassen kann. Und das ist alles zurückzuführen auf dieses Erlebnis. Ja. Das heißt, du hast jetzt immer wieder Beziehungsprobleme und Störungen, ja. Und vor allen Dingen im erotisch-sexuellen Bereich, weil dir damals diese Geschichte widerfahren ist. Ja. Und du das für dich eigentlich noch gar nicht richtig verarbeitet hast. Nein, eigentlich nicht. Das heißt, ich glaubte damals, dass ich einen Weg gefunden habe, wo ich das Ganze eigentlich ein bisschen verarbeiten konnte, wobei das war der falsche Weg. Ja, ich glaube, wenn du so sehr darunter noch leidest und das so präsent noch immer ist nach 10 Jahren und deine Beziehungen auch darunter leiden, dann würde ich dir wirklich dringend raten, mal eine fachkundige Beratung aufzusuchen. Dringend. Du rufst aus der Schweiz an, ne? Hör ich, oder? Ja. Gibt es natürlich bei euch auch in jeder größeren Stadt oder auch mittleren Stadt, gibt es psychologische Beratungsstellen? Ja, gibt's schon. Würdest du? Gibt's schon. Aber? Ja, ich weiß nicht. Das ist, was? Ja. Moment. Ich versuch jetzt immer auf einen anderen Weg. Ja, aber warum? Warum den komplizierten Weg gehen? Guck mal, du hast ja, das war jetzt auch eine Initiative, dass du hier angerufen hast. Du wendest dich also an eine neutrale Person. Warum nicht dann direkt auch zu einem Psychologen oder zu einer Psychologin gehen? Vielleicht ist das ja innerhalb von ein paar Wochen oder einem halben Jahr, habt ihr das ja im Griff zusammen. Und dann hast du es auch verarbeitet und kannst es wirklich abbuchen in deinem Leben. Es erleichtert dein ganzes, es wird dein ganzes Leben doch erleichtern. Möchtest du... Das Ganze, ja, mehr oder weniger, das ist mein ganzes Leben ist im Moment ein bisschen durcheinander. Und hängt das damit zusammen? Ja, es ist alles ein bisschen viel im Moment. Dann musst du was unternehmen, dann musst du zu einem Fachmann gehen. Ich bin im Moment bei einem Fachmann, wobei es da eigentlich nicht unbedingt um dieses Thema geht. Muss es aber, du musst zu jemandem gehen und es muss um dieses Thema gehen, weil das scheint ja die Ursache für alles oder für vieles zu sein. Möchtest du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte wechseln? Vielleicht kann sie, weil sie ist auch gut ausgestattet mit Adressen und Anlaufstellen in der Schweiz. Könnte sie dir vielleicht auch weiterhelfen? Ja, okay. Ja? Fabienne. Ja? Ich bin ganz begeistert von deinem Namen, der gefällt mir so gut. Ja, okay, diesen Namen habe ich erst seit 2 Jahren. Wie? Seit 2 Jahren? Wie ist das möglich? Ja, ich bin auf 2 Namen getauft worden. Aha. Und der erste Name, der hat mir nicht mehr gefallen. Wie war der? vor 2 Jahren umgetauft. Wie war der erste Name? Der war Nicole. Nicole. Ja, Fabienne ist viel schöner. Fabienne klingt völlig romantisch und literarisch geradezu. Fabienne. Ja. Also meine Liebe, leg bitte auf und es wird noch, glaube ich, einen Moment dauern, weil die Annette noch mit Thülay, glaube ich, jetzt telefoniert. Ja. Aber du wirst auf jeden Fall von uns noch zurückgerufen heute. Okay. Domian, ja. Danke vielmals für deinen Brief, den du mir vor ungefähr 2 Monaten geschrieben hast. Bitte sehr. Hat mich sehr gefreut. Bitte sehr. Ich werde dir auch zurückschreiben. Das ist sehr lieb von dir. Tschüss. Gut, tschüss. Es geht weiter mit Thomas. Thomas ist 27 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo. Ich bin tatsächlich auf Sendung. Ich kann es gar nicht fassen. Ja. Live. Live. Vor ja. 2 Millionen Menschen. Es ist Folgendes. Ich habe eine sehr spezielle Frage an dich. Ja. Da beziehe ich mich auf das Buch Jenseits der Scham, das du mit Herrn von Sinnen geschrieben hast. Ja. Und da geht es auch um deine Frage. Wir sind ganz, ganz stolz. Wir sind seit Wochen in der Bestsellerliste im Fokus. Ja, ja. Super stolz. Deswegen habe ich es auch einfach mal mitgehen lassen. Ja. Es hat mich sehr interessiert, das Buch. Ja. Und man erfährt ja sehr viel über dich Persönliches. Unter anderem aus deiner jungen Zeit als Philosophiestudent. Ja. Und da habe ich dann erfahren, dass du eine sehr heiße Nietzsche-Phase hattest. Oh ja. Und jetzt möchte ich mit dir über den Philosophen Friedrich Nietzsche sprechen. Oh ja, ja, ja, ja. Ja. Und zwar Folgendes. Ich habe so meine Zweifel, ob dieser Nietzsche wirklich schwul war. Ja, die kannst du auch haben. Ich habe sie nicht mehr mittlerweile. Aber wo ich ganz sicher ist, kann man da auch nicht sein. Es gibt in der Literatur, es gibt mittlerweile viele wissenschaftliche Arbeiten darüber. Welche? Und genau die möchte ich mich gerne haben. Die kann ich dir gerne, die kann ich dir jetzt natürlich nicht auswendig sagen. Ja. Ich kann dir, ich habe deine Telefonnummer, wir können dich gerne nochmal anrufen und ich kann dir die Quellen nennen. Hättest du mir schon schicken können, ich habe dir schon einen Brief geschrieben, aber egal. Habe ich noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Ja, ich habe mir gedacht. Also es ist sehr umstritten, aber es gibt mittlerweile einige wissenschaftliche Arbeiten darüber, die dieses versuchen nachzuweisen. Ja. Und ich will dir mal sagen, ich habe, nachdem ich das alles so gelesen habe, mich damit beschäftigt habe, auch den Eindruck, dass er eine starke homosexuelle Ader hatte, sagen wir es so. Ob er nur rein schwul war, kann ich nicht sagen. Eine Weile war ich der Auffassung, dass er völlig asexuell war. Auch das noch, ja. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Du kannst ja den Verdacht, dass er eher bi ist oder irgendwie. Ja, gut, das mag sein, ja. Also er hat ein sehr unentspanntes Verhältnis zu Frauen auf jeden Fall. Das ist richtig, aber ich fand es immer so ein bisschen, also man macht es nicht so einfach, wenn man dann einfach sagt, er war schwul und damit ist die ganze Frauenproblematik bei Nietzsche. So einfach darf man das nicht machen, da gebe ich dir völlig recht, ja. Ja. Völlig. Magst du denn Nietzsche selbst auch? Also ich lese seit Jahren, seit 2, 3 Jahren fast nichts anderes mehr. Ich bin voll drauf eingestiegen und deswegen hat es mich auch so sehr interessiert, dass du auch so eine Phase, du hast gesagt, hinter dich gebracht hast. Du bist also nicht mehr drin. Nicht mehr drin, obwohl ich ihn hoch respektiere und er sicher eine ganz wichtige Zeit meines Lebens auch dargestellt hat. Mhm. Und ich durch Nietzsche, das habe ich in dem Buch aber auch so erklärt, durch Nietzsche gut Abstand habe nehmen können zu meinen christlichen Wertevorstellungen. Ja, das ist ja die beste Methode. Ja. Das war das Beste, ja. Nietzsche und Feuerbach. Und Nietzsche ist, ich finde ihn heute noch fantastisch, wenn ich mal ein Buch aufschlage. Es ist so brillant, es ist ein Feuerwerk der Rhetorik und der Intelligenz und ich finde es fantastisch. Geht mir täglich was davon. Ja, aber es ist wirklich, es ist ein Suchtpotenzial. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Also ich war damals wirklich, ich war süchtig nach Nietzsche. Kannst verstehen, ja. Und wenn ich damals, das habe ich im Buch auch geschrieben, wenn ich die Notbremse nicht gezogen hätte, ich wäre, glaube ich, bekloppt geworden. Du hast gesagt, du wärst zu einem bösen, einsamen Egomanen geworden. Ich glaube ja. Das ist, ich war so verwurstelt in dieser Nietzsche-Welt und so egozentrisch geworden auch. Und also man muss sicher sich das Beste, wenn man das kann, sich die Radikalität des Denkens sich da rausziehen und die vermengen mit dem, was Gutes für einen selbst und für das Miteinanderleben auch. Oder? Man wird erstmal ins Nichts gestoßen. Ne? Ja, allerdings, ja. Wir können natürlich jetzt hier nicht im Rahmen dieser Sendung ganz detailliert über Nietzsche. Ich bin durchgekommen, dass ich das mal wenigstens ansatzweise. Sag mir mal bitte, welches Buch dich am meisten umgehauen hat bisher. Der Zarathustra natürlich. Ja. Natürlich, ja. Jetzt bin ich bei Jenseits von Gut und Böse und finde da alles in einer wissenschaftlicheren Sprache wieder, sodass man denkt, das kann wirklich auf die Erde kommen, ist dieses Denken. Es ist nicht so verrückt, so mystisch wie in Zarathustra. Hast du dich mit dem Menschen Nietzsche auch beschäftigt, biografisch? Ich habe weniger etwas über Nietzsche gelesen. Mhm. Ich habe mich wirklich, das ist bei anderen Sachen nicht so, aber bei Nietzsche, da konzentriere ich mich auf das, was er gesagt hat, die Fragmente auch und alles. Es war menschlich gesehen eine absolut arme Socke. Meinst du wirklich? Ja, meine ich. Er hat ein ganz unglückliches Leben geführt. Ja. Ein ganz unglückliches Leben. Ich habe ja fast die These, Ich meine, jeder Philosophieprofessor springt mir. Nein, nicht jeder. Ich hatte einen wunderbaren Philosophieprofessor hier in Köln, ja, den Herrn Schulte. Der springt mir nicht an die Gurgel. Aber ich sage jetzt mal, wenn dieser Mann glücklich gelebt hätte, ja, wenn er eine Frau gehabt hätte oder einen Mann, wenn er guten Sex gehabt hätte, ja, hätten wir diese Philosophie nicht. Ich glaube, dass es eine große Kompensation ist seines Unglücks. Aber da muss ich noch viel nachdenken. Ja. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Er ist ein riesengroßes Talent. Vielleicht wäre er ein, hätte sich das anders kanalisiert, aber er wäre nicht ein solcher Schriftsteller geworden, wenn das Unglück nicht so sehr in ihm verwurzelt gewesen wäre. Ja. Wir langweilen, glaube ich, das Publikum, Thomas. Wirklich. Eine kurze Frage noch. Hast du eigentlich Philosophie zu Ende studiert? Ja. Bist du Philosoph? Nein, Germanistik im Hauptfach. Ah ja, ja. Also, schade, ich dachte, den Philosoph als Nachttalk. Das wäre noch schriller. Kannst du mir wirklich diese Sachen schicken? Das kann ich machen. Quellen, das wäre wirklich sehr interessant für mich. Das mache ich. Schön. Thomas, alles Gute. Ja, alles viel Spaß Schöne. Mit Nietzsche noch. Tschüss. Rainer, 38. Ja, guten Abend, Domian. Schönen guten Abend. Ich habe schon seit Dezember versucht, dich anzurufen mit meinem Thema. Mein Thema ist ich und der Osten und alles, was dazugehört. Ich bin ostkrank. Was bist du, ostkrank? Oder rostkrank? Nein. Ja, rostkrank kann man auch bald sagen, aber ostkrank in erster Linie hast du schon richtig verstanden. Beziehst du das jetzt auch im politischen Sinne, auf Ostdeutschland oder was? Nein. Der Osten geht langsam unter, er wird langsam verwestlicht. Mit dem Westen kam das Elend für den Osten. Wir sprechen jetzt über Deutschland, oder was? Wir sprechen jetzt über Deutschland, einig Vaterland. Ja. So ungefähr, wo, was damals verboten war. Wo lebst du denn im Moment? Ich wohne in Waltrop. Waltrop. Sei mir nicht böse, ich kann es nicht einordnen, ob es in Ostdeutschland oder in Westdeutschland ist. Bei Dortmund. Bei Dortmund. Muss ich wissen eigentlich hier. Ich sammle alles, was der Osten jemals produziert hat, ja, oder hatte. Ja. Die Leute haben ja damals im Sinne des Umschwungs alles weggeworfen. Mhm. Ich halte das so ein bisschen in Erinnerung, indem ich rüberfahre, wenn ich höre, da hat einer was. Mhm. Es ist in irgendeinem Ort, ist Sperrmüll, ich fahre hin und sammle alle möglichen Kram. Warum tust du das? Ich finde das toll. Warum findest du es toll? Ich muss dahin, ich finde den ganzen Osten und seine Mentalität toll. Ich finde die Menschen da toll, ich finde die Autos, die Sachen toll. Und gerade weil die Leute hier im Westen sagen, alles was aus dem Osten kommt, ist Mist. Ach, sagt doch keiner. Das ist doch ja Propaganda von diesen PDS-Kommunisten. Das sagt doch kein Mensch. Ich kenne niemanden, der sagt, alles was aus dem Osten kommt, ist schlecht. Das ist doch bescheuert. Ich kenne genug Leute. Mir versuchen meine Bekannten zu sagen, du fährst mit dem Trabi rum, ja, das ist der größte Mist, der rumfährt. Jetzt pass auf. Mhm. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mit meinem Kram, wie bekloppt mich die Leute auch halten, mit meinem Kram armen Leuten, Behinderten zu helfen. Mhm. Ich habe sehr oft gemacht. Ja? Ich habe jetzt am 15. und 16. Mai, und du wirst mir gleich sagen, das ist eine gute Idee, so, das hat nämlich noch keiner gemacht, ich schätze es mal. Ich mache am 15. und 16. Mai hier in Waltrop das zweitgrößte internationale Osttreffen für Trabant- und Wartburgfahrer. Ich glaube, wir eine großartige Idee. So, jetzt halte ich fest, jetzt ja kommt das Beste, kommt. Wir haben hier in Waltrop ja eine Behindertenschule, Bukwa-Wiese. Ja. Und da habe ich gesagt, so, ihr könnt alle kommen, ihr braucht keine Ankunftsgelder, Startgelder oder Platzgelder zu zahlen. Ihr zahlt mir einen Obolus von 5 Mark. Die kommen in den Trabitank und am Sonntag, den 16. Mai, wird dieser Trabant-Tank vor Publikum und vor der Zeitung aufgesägt und dem Behindertenheim, dem Direktor, übergeben. Tolle Sache. Viele haben gesagt, ich hoffe, wir geben auch mehr die 5 Mark. Mhm. Und ich versuche mit diesem Ostkram den Leuten näher zu treten und zu sehen, wie gut es ist, 10 Jahre nach Mauerfall. Mhm. Es lebt immer noch. Die Zone lebt mit seinen Artikeln weiter. Mhm. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich hier alles habe. Über 500 Gegenstände, Radio, Fernsehen, Reklameschilder. Also, ich finde das eine tolle Sache, die du da machst. In einem gewissen Rahmen. Was ich nicht toll fände, wäre, wenn du dadurch das politische System nachträglich glorifizieren würdest wollen. Aber ich glaube, das willst du auch gar nicht. Das ist natürlich Mist, das ist natürlich schief gelaufen, ja, sag ich mal. Ja. Aber ich finde zum Beispiel im Osten, ich bin rübergefahren, damals, man ist ja so, freitags haben hier zum Beispiel ein blödes Beispiel. Um 3 Uhr haben die Werkstätten Schicht, da hast du am Auto einen Defekt, da kommen sie am Montag wieder, quartieren sich im Hotel ein. Mhm. Ich bin im Osten gefahren, abends um 10 Uhr, Schneetreiben, 20 Grad Minus, ich stand mit einem bekloppten Scheiß-Westauto, stand ich da und hatte einen Schaden. Mhm. dann kommt einer mit einem Barkas-Bus daher und hält auch glatt an und sagt, was ist denn für ein Problem? Dann ist der Ausruf abgeschlossen, ist dies, ist das. Ach, wissen Sie was, übernachten Sie bei mir, morgen gucken wir, was los ist. Das wird dir hier nie passieren. Ja. Also Rainer, ich kann dir nur zustimmen. Ich bin auch oft in Ostdeutschland und ich habe den allerhöchsten Respekt vor dem Volk der ehemaligen DDR. Zum allerersten Mal auf deutschem Boden ist eine Revolution geglückt und diese Revolution ist unblutig verlaufen. Ich weiß nicht, ob wir Westler das so hinbekommen hätten. Richtig. Wir egoistischen Westler, ich weiß es nicht. Was ich nur schade finde, die Östler sind ja Frickler und Bastler vor dem Herrn. Die machen aus einem Stück Draht einen Geigenkasten. Und hier können die nur wegschmeißen. Und ich habe mittlerweile so viele Bekannte gefunden. Mein Bekannter sitzt neben mir, der hat sein Westauto verkauft und fährt einen Trabant. Ja. Sein Vater hat gesagt, vor ein paar Monaten, da setze ich mich nie rein, der fährt selber ein. Also meine Ostliebe ging nun nicht so weit, dass ich einen Trabant fahren würde wollen, aber du machst es ja auch aus ganz anderen Gründen, auch als Hobby. Jetzt, da wir sehr viele Zuschauer in Ostdeutschland haben, sag doch nochmal genau, wo und wann ihr euch trefft. 15. 16. Mai, sagst du, ne? 15. und 16. Mai in Waltrop an der Lohe. Ja. 22.000 Quadratmeter stehen für das östliche Treffen der Ostfahrer zur Verfügung und ich bitte jeden, der kommen kann, soll Opas Trabi aus dem Stall holen, soll den irgendwie fahrbereit machen und hier hinkommen, für die Behinderten einsetzen und das gibt da absolute Sache. Jetzt erzähl mir mal, Rainer, wie deine Affinität zu diesen Ostprodukten entstanden ist. Warst du vor der Wende, also als es die DDR noch gab, auch öfters mal da drüben? Leider nein. Leider nicht. Leider nein. Leider nein. Ich war aber als Kind schon bemüht, irgendwo in welchen Aschenkuhlen irgendwas aufzusammeln. Und wenn ein kleines altes Matchbox-Auto ist, deswegen knüllt mein Haus heute über von irgendwelchen Sachen, die Leute arglos und die haben die einfach weggeworfen. Ich fand das einfach schade. Erzähl mir doch mal so. Bitte. Ich fand es zum Beispiel schade. Ich kann es zum Beispiel heute nicht verstehen. Da gehen Leute hin. Die haben in den 50er Jahren gesagt, kaufen wir uns jetzt ein Auto oder kaufen wir uns von Kuba die Musiktour mit Fernsehen. Da haben die richtig am Munde abgespart. Und 30 Jahre danach können die Leute sich mit einem Fußtritt einfach davon trennen. Das verstehe ich also. Wann fing das denn bei dir an? Wenn ich mir doch was kaufe, dann gefällt es mir doch. Dann gefällt es mir doch noch in 10 Jahren gefällt es mir doch auch noch. Dann schmeiß ich es doch nicht einfach weg. Dann kann ich einfach nicht begreifen. Sag mir mal, ab wann du Blut geleckt hast in Sachen Ostartikel. In welchem Jahr war das? 1990 bin ich mit jemandem rübergefahren, den habe ich hier bei mir in den Garagen kennengelernt und habe gesagt, guck hier, ich sammle alte Autos, habe ich hier und so alte Sachen. Auch da müsstest du mal bei uns gucken. Und so fing's an. Da würde ich gerne mal rüberfahren. Hast du in deiner Sammlung eine Rarität? Etwas ganz Besonderes? Ja. Na, was denn? So, und damit fängt es schon wieder an. Die Leute sagen, alles, was aus dem Westen kommt, ist toll. So, wusstest du, dass Audi aus Zwickau kommt? Es gibt heute den neuen Audi A8. Ja. Weißt du, was ich habe? Ja. Da sind nur 4.800 Stück gebaut worden. Mhm. Und jeder Östler, der dir jetzt zuhört, wird sagen, aha, Audi kommt aus Zwickau und ich habe einen Audi F8 im Zustand 1 als Vollcabrio-Limousine, die in Dresden von Bläser gefertigt wurde. Aha. Und die wird da auch zu besichtigen sein. Und weißt du, was ich morgen mache? Nein. Morgen bin ich in Kassel. Und weißt du, was ich da ausfindig gemacht habe? Ja. Das erste Auto, was in der Ostzone als Duroplast-Karosse gebaut wurde. Der sogenannte Vorläufer vom Trabant. Also ich muss mal... Wird am 15. und 16. Mai zu besichtigen. Ich muss mal mit den Kollegen reden, dass mal jemand mit einem Kamerateam bei dir vorbeikommt, damit wir das alles sehen können, was du da gesammelt hast. Kannst du dir vorstellen, jetzt mal ein Aufruf an alle Östler, wenn einer noch Modellspielzeug hat, wegwerfen. Lieber Rainer, ich danke für deinen Anruf und wünsche viel Erfolg für das Treffen und überhaupt alles Gute. Versuchen Kamerateam auszufinden. Mach ich. Tschüss, Rainer. Meine Nummer habt ihr. Hammer. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. In der Technik war bei uns heute Nacht Leo Scholten und morgen heißt unser Thema Ich bin Opfer eines Verbrechens. Ich bin Opfer eines Verbrechens. Ihr könnt ab 0 Uhr bei uns anrufen. Um 1 Uhr sind wir im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ihr könnt anrufen unter 0180 5678 111. Ich wünsche eine schöne Nacht und sage Tschüss. Bis morgen. Bye bye.